Tourentaxi, Folge 6. Es ist ziemlich spät gewesen und ich habe auf ein Bier gehen wollen. Da hat mich Jacqueline angerufen. Sag, kannst du Rumänisch, ah? Na, leider, Rumänisch kann ich überhaupt nicht. Aber Englisch kann's gut. Englisch kann ich sehr gut. Du, kannst du bitte die Lilly anrufen? Ich hätte einen Job für sie, wann sie jetzt Kaviar spenden kann. Ich habe versucht, ihr das zu erklären, aber ich glaube, sie versteht mich nicht richtig. Frag sie bitte, ob sie das jetzt spenden kann. Und die macht es eh, vergewissere ich mich. Ja, ja. Also frage ich Lilly. Hi, this is Martin. The agency asked me to call you. They have a job for you, but only if you can give caviar now. Yes. You can? You can shit now? Frage ich zur Sicherheit. Du kannst jetzt scheißen? Denn ich weiß ja nicht, ob der Code in Rumänien derselbe ist. Ich habe sie in der Davidgasse abgeholt. Sie hat schon auf mich gewartet, neben dem Eingang zur Piepshow. Sehr schlank, sehr langbeinig, sehr jung. Ich habe sie mir kleiner, zierlicher vorgestellt nach den Fotos, die mir Jolanta am ersten Tag gezeigt hat. Im Gesicht hat sie zu viel Schminke gehabt. Sie hat kaum gelächelt und fast nichts gesagt. Deutsch hat sie nicht gekonnt und nur ein paar Worte Englisch. Wahrscheinlich hat sie nicht genug ferngesehen. Sie ist ziemlich verkrampft neben mir gesessen und hat die Hände auf den Bauch gedrückt. Wie macht man das, auf Wunsch scheißen zu können? Andere Leute sind froh, wenn sie es einmal am Tag schaffen. Muss sie sich mit Ballaststoffen vollstopfen oder nimmt sie ein Abführmittel? Oder hält sie es immer so lange zurück, bis sich eine Gelegenheit ergibt? Aber mit ihr ist es schwierig, Konversation zu machen. Ich habe Lilly und ihren Darminhalt schweigend nach Hitzing gebracht. Ich bin die Hardegasse hinausgefahren und habe quer über den Graben von Wienfluss und U-Bahn gespäht, um die Hausnummern drüben zu erahnen. In Ober-St. Veit bin ich über die Brücke gefahren und den Hitzinger Quai wieder stadteinwärts bis zur Nummer 143. Das ist ein Jugendwohnheim gewesen. Ich habe Lilly die Zimmernummer auf einen Zettel geschrieben. »Please, come«, hat sie zu mir gesagt. Also bin ich mit ihr hineingegangen. Es ist schon 23:30 gewesen. In der schwach beleuchteten, düsteren Halle sind zwei Portiere hinter der Theke in ihren Drehstühlen gelegen und haben auf einen Fernseher gestarrt. »Zimmer 291?« habe ich gefragt. »Da mit dem Lift drauf im zweiten Stock, dann rechts.« Ich bin mit Lilly hinaufgefahren, habe durch Glastüren in dunkle, abgefackte Gänge gespäht. Endlich, der dritte Gang war ein bisschen repräsentativer. Dort habe ich die Nummer 291 gefunden, stumm darauf gedeutet. Lilly hat angeklopft und mir gewinkt. Ich bin davongeschlichen. »Wie macht man das in einem Hotel?« »In der Dusche? Oder hat er ein Plastikleintuch mit?« Lilly hat damals viel gemacht. Nicht alles, aber viel. Natursekt, Kaviar, Griechisch, und sie hat sich ohne Gummi ficken lassen, auch im Hintern. Am Anfang hat man mit ihr nicht reden können. Sie hat nur »No« und »Yes« gejault und eine Schnute gezogen wie ein verstocktes Kind. Gelegentlich hat mich Jacqueline angerufen. »Du, hast du die Lilly noch bei dir im Auto?« Kannst du sie fragen, warum sie von dem Kunden für 2 Stunden 240 Euro nimmt? Der ruft jetzt an und ist total fuchtig. Er sagt, es ist nichts passiert, nur telefonieren die ganze Zeit und den Kaugummi soll es gefälligst ausgeben beim Kunden. Dann habe ich sie verhören müssen. 2 Stunden kosten ja nur 200, das ist Sonderangebot. Jolanta verdient daran nur 10 Euro mehr als an einer Stunde. No, 200, hat sie gejammert. Chewing Gum wollte sie nicht verstehen. Und das mit dem Telefonieren konnte auch nicht stimmen. »No have credit!« Bei solchen Beschwerden hat der Kunde dann beim nächsten Mal 10% Rabatt bekommen. In den nächsten Wochen ist Lilly selbstbewusster geworden, hat mit mir geschäkert und mir die Zunge rausgestreckt. »Chef Hatsch«, habe ich sie begrüßt, »wie geht's?« »Biene, Biene, danke, gut.« Gelegentlich hat sie mir 10 Euro Trinkgeld gegeben. Wenn ich auf sie gewartet habe, habe ich manchmal irgendwo für sie eine Blume abgerissen und sie hat den ganzen Heimweg daran gerochen. Vera hat mir die neuen Fotos von ihr gezeigt, die Jolanta gemacht hat. Was sagst du zu unserem Jungkranich? Na, Wahnsinn. Auf den neuen Fotos schaut sie nicht mehr verschüchtert aus. Braun gebrannt, schlank und straff und langbeinig, in einem weißen Slip und 12 Zentimeter High Heels schaut sie verträumt, verspielt und sinnlich in die Kamera. Die Schminke ist weniger geworden, das schwarze Haar glatter, glänzender. An einem Sonntagvormittag bin ich mit ihr nach Herzogenburg gefahren. Ein 40-Euro-Job für mich. Als wir zu der Adresse kommen, ist es ein Seniorenwohnheim. 3 Autos sind fast gleichzeitig angekommen. Als erste die mobile Krankenschwester von der Volkshilfe, dann der Bote von Essen auf Rädern und dahinter ist die Lilli in ihrem Miniröckchen, das gerade ihren kleinen Hintern bedeckt hat, auf 12 Zentimeter hohen Plexiglasabsätzen hineingestöckelt. In Herzogenburg ist Volksfest gewesen und wir sind eng umschlungen vom Seniorenheim zum Hauptplatz gegangen und haben dort noch ein Cola getrunken. In der Öffentlichkeit tut man am besten so, als ob man ein Pärchen wäre. Wolfgang Friedrich und die New Orleans Dixieland Band haben zum Jazzhouse Brunch aufgespielt, Interpotega von Langen Lois und You Know Baby Why I Went Away und Ehrenbürger Johann Hoffmann, der ja heuer 93 wird, ist auch unter den Festgästen. Beim Heimfahren hat sie mir erzählt, dass sie im August für eine Woche nach Rumänien fahren will. Sie will die Aufnahmeprüfung fürs Medizinstudium ablegen. Is good for me. Ich hab's nicht mehr ausgehalten. But look, Lilly, du willst Medizin studieren. Du musst doch wissen, was AIDS ist. Du musst das doch verstehen. Warum machst du Sex ohne Kondom? Ich weiß, ist nicht gut. Aber Gerd sagen, Jolanta sagen. Aber du musst nicht. Kein Mädchen muss das machen. Du sagst, du willst nicht und du musst es nicht machen. Verstehst du? Alle Mädchen verwenden Kondome. Belvedere hat 60 Mädchen und nur 5 oder 6 machen es ohne. Manche Mädchen glauben, sie sind nicht schön, sie müssen ohne Kondome arbeiten, damit sie Jobs kriegen. Aber du bist doch schön, du hast doch so viele Jobs. Thank you, hat sie gesagt, weil ich gesagt habe, dass sie schön ist. Und dann hat sie nur noch trotzig geradeaus gestarrt. Am Montagmittag bin ich ins Büro gekommen und Vera hat mir erzählt, stell dir vor, der Jungkranich hat angerufen. Sie arbeitet nicht mehr ohne. Echt? Ja. Ich habe mich gefreut. Ich habe nicht gesagt, dass ich der Lilli zugeredet habe. Die Jolanta und die Jacqueline sind daneben gesessen und die Jolanta hat sich aufgeregt. Na, was ist der Unterschied? Gerade die Jolanta, die soll's doch wissen. Die hat nie was ohne Schutz gemacht, weißt? Und da denke ich mir schon, was sind die Mädels für die? 2 Tage später ist auf der Homepage wieder gestanden, Naturliebhaberin Lilli. Lilli, vor 2 Tagen sagt mir Vera, du hast angerufen und gesagt, keine Jobs mehr ohne Kondom. Sie hat gelacht und versucht, sich im Sitz zu verkriechen. Und heute fickst du schon wieder ohne? Da hat sie ihre Schnute gezogen und geradeaus gestarrt. Ich habe ihre Hand genommen und gesagt, okay, okay, es ist deine Sache, es geht mich nichts an, gar nichts. Aber es bricht mir das Herz. Sie hat die Augen zugemacht und gesagt, schlafen. Ich habe mir 3 Tage freigenommen und bin auf die Hochzeit von meiner Tochter gefahren. Wir haben sie zu 2 zum Altar geführt, ihr Stiefvater und ich. Das hat sie sich gewünscht. Sie darf so sein, wie sie ist, hat der Priester gesagt, denn meine Tochter ist nicht getauft. Gott liebt uns alle, so wie Eltern ihre Kinder lieben, ohne Bedingung. Das ist schön gewesen von ihm. Und ich habe den ersten Walzer mit ihr getanzt, im Schlosshof unter freiem Himmel, und dann hat mich der Bräutigam abgelöst. Wie das so geht. Vera, die Telefonistin, ist mit der Mona befreundet, unserer Sklavin. Und so ist die Mona immer über alles informiert, was sich in der Agentur abspielt. Weil die Vera am Abend immer mit ihr telefoniert. Die Mona macht auch ohne Service, von vorn und von hinten und auch mit Abspritzen im Mund. Na, ich schau so, dass ich nicht so viel Verkehr mach ohne, oder Griechisch. Das ist meistens auf Französisch umlenk, weißt? Wenn's nicht grad beim Zahnarzt warst, ist das am ungefährlichsten. Und die Kunden? Na, alle sind auch nicht so blöd. Die nehmen sich selber einen Gummi, weil im Studio liegen eh überall welche herum. Ich weiß, ich spiele russisches Roulette, aber ich bin 46, ich hab gelebt. Ich weiß, was ich mach. Aber die Madeln mit 18, 19 Jahren, die haben das Leben noch vor sich. Wenn sie so eine AIDS holt, die Lilli, die ist doch so hübsch. Jetzt habe ich gelesen in so einem Schrieb vom Gesundheitsamt, die Syphilis ist auch wieder im Vormarsch. Na, manchmal denke ich mir schon, Herst, was machst denn da? Und die Kunden, weißt, manche sind auch deppert. Nicht bloß einmal, dass mir einer hinterher fragt, bist du eh gesund? Hinterher. Da habe ich schon oft Lust gehabt, dass ich sage, willkommen im Club. Der Mona habe ich eine eigene Homepage gemacht. Das hat mir die Vera vermittelt. Ich schicke dich gleich auf einen Job mit dir, da kannst du alles mit dir ausmachen. Das war an dem Tag, wo der große Streik gewesen ist und die Demonstrationen gegen die Pensionsreform. Das Fahren ist schwieriger gewesen als sonst, weil viele mit den Autos gefahren sind statt mit der U-Bahn und man immer hat wissen müssen, welcher Abschnitt vom Gürtel gerade gesperrt ist. Ich habe die Mona von ihrem Studio im 10. abgeholt und in die Goldene Spinne gebracht. Zu einem zärtlichen Service, also ohne Auspeitschen. Sie ist heruntergekommen, hektisch wie immer, mit ihrer feurigen rotblonden Mähne und der riesigen Nase und der Warze auf dem Kinn. Stört's dir nicht, wann ich mich bei dir umziehe? Sie hat sich neben mir auf dem Beifahrersitz aus ihren Jeans herausgeschält und sich in einen schwarzen Ledermini-Rock gezwängt. Die schwarzen Strapse hat sie schon angehabt. Es war ein heißer Tag und ein Motorradfahrer hat während der Fahrt durch das offene Dach das wogende weiße Fleisch angegafft. »Na, vielleicht reiß ich da auch noch einen Job auf«, hat sie gesagt und ihre Bluse gegen ein schwarzes Top vertauscht. »Aber bitte, am Rücksitz ist Platz genug.« Sie ist in dem Studio nur eingemietet. Für jeden Job zahlt sie 50 Euro. Und für die Jobs, die ihr die Agentur vermittelt, zahlt sie 60 Euro, so wie alle anderen Mädchen. Eine Stunde devotes Service kostet 220. »Und wenn ich noch nicht genug hab, arbeite ich auf der Straße auch noch. Aber da muss man schon sehr fad sein.« »Hast du nur devot oder dominant auch?« »Na schon, wenn einer das will, aber das andere mehr, weil das meiner Veranlagung entspricht. Aber es ist natürlich gut, weil ich so ein bisschen das geben kann, was er braucht, weil ich ja selber weiß, was ich brauche. Und manche, die wollen natürlich während dem umdrehen, weißt, dass er zuerst bei mir herumspielen will und dann ich bei ihm. Aber manche, denen muss man schon eine Gebrauchsanweisung mitgeben, oder ich nehme ihm das aus der Hand und sage, na, gib her, du kannst das nicht.« Bei der Mona hat ständig das Handy geläutet. »Na, vielleicht um 18 Uhr oder 17:30, probier's halt.« »Ja, die hab ich eh im Auto, die Schuhe, die Hochen. Meinst du die, gell? Die offenen, ja?« »Was?« »Na, mich frisst gleich der Neid, die komm ja nicht dazu.« »Weißt du, bist ein kleines Arschloch. Mir erzählst du vom Fitnesszentrum, wo ich nie dazukomme, dass ich hingehe.« »Ja, ich weiß eh, der Faust wird immer größer, dass ich dran da stick.« »Na gut«, hat sie beim Aussteigen gesagt. »Wenn ich in 3 Stunden nicht zurück bin, hat er mir gefallen.« Sie ist schon nach 1 Stunde zurückgekommen, aber trotzdem zufrieden. »Na, aber der Gast, so geil wie mit mir war das schon lange nicht«, sagt er. »Und der, wirklich, ich rechne ja nicht damit, dass einer bei dem Angebot mehrmaliges Verwöhnen, nicht, dass der wirklich zweimal kann. Ja, die wollen oft, aber der geht in die Dusche und macht's gleich noch einmal.« »Also ich kann das nicht, ich brauche eine Pause.« »Na ja, das ist die Kanikelabteilung. Einmal habe ich einen gehabt, der ist in 1 Stunde 5-mal gekommen. Aber der war wirklich ein Kanikel, der hat nach 2 Minuten schon gespritzt.« Die Homepage von der Mona haben wir in 2 Schattierungen von Purpur gehalten, mit einer einzigen simplen Schriftart. »Ich brauch das ganze Gothic-Zeug nicht, was sonst bei DSMler so beliebt ist.« Ihre Sklavin begrüßt sie. »Zu ihnen aufzusehen, meinen Gehorsam zu zeigen und ihnen zu Diensten zu sein, den Lustschmerz spüren zu dürfen und meine Dankbarkeit zu beweisen, das soll mein tiefstes Bestreben sein.« Auf der Titelseite liegt sie mit Strapsen und Korsett auf dem Bauch. In ihrem nackten Hintern steckt eine Kerze. »Pass auf, das Bütter mit die abbundenen Brüste, wo ich da so aufgehängt bin, das möchte ich auf der 2. Seite haben. Und das ist auch geil mit dem Riesendildo im Mund. Aber da muss man so einen Balken über die Augen machen.« »Na, ich lass dir lieber da so einen Schatten übers Gesicht fallen. Das schaut natürlich aus.« »Ja, das gefällt mir. Weil mein Mann, der weiß ja gar nicht, was ich da genau mache. Wenn der mal das im Internet sieht, na, der hat schon schauen.« Die Sehnsucht, wehrlos und ausgeliefert zu sein, ohnmächtig zu versinken, die Lust und das Verlangen, gezüchtigt zu werden, Striemen, die mich stolz machen, an der Grenze meiner selbst zu stehen, Schweißperlen zwischen meinen Brüsten vor Aufregung, in die Tiefe geführt zu werden, vertrauen und sich geben ohne Angst. Bei dem Bild, auf dem sie gebeugt dasteht, die Hände gefesselt und ihren riesigen, von Schlägen geröteten Hintern der Kamera entgegenstreckt, da hat sie schon gezögert. Na, schön ist es nicht gerade, aber das muss auch sein. Wir haben es mit der Großaufnahme von ihrer Möse kombiniert, auf die violettes Kerzenwachs tropft. Die Wut und Maso veranlagte, sehr gut erzogene Sklavin steht dominanten Männern zur Verfügung. 172, 66, 110, 36, blonde lange Haare, selbstverständlich glatt rasiert, mag es gepeitscht zu werden, Gerte, Rohrstock, Hand zu spüren, Wachs, Klammern, Gewichte, Fesselungen, Natursekt, verbale Demütigung, lecke, wo immer du es möchtest, Ohrfeigen, anal benutzbar, verwöhne dich französisch, Faustfick, vaginal möglich, liebe auch die etwas härtere Gangart. Bondage, Fesselungen, Nadelungen, Klistier. Für weitere Fragen erreichst du mich unter täglich von 12 bis 21 Uhr, geeignete Räumlichkeiten vorhanden. Eine schöne, ausführliche Session mit mir kommt auf 220 Euro. Zwischendurch hat ihr Handy geläutet. Ja, ja, das geht schon. Naja, deiner wird schon reinpassen. Und deine Faust auch, wenn du dir Zeit lässt. Ja, was willst du mir denn reinstecken? Na, pass auf, ich steck mir nichts in die Muschi, was Verletzungen hervorrufen kann. Karotte ist zu klein. Na, was hättest du denn gern? Kürbis wird nicht gehen. Na, gehst mit mir am Naschmarkt? Wenn's dich traust, machen wir's gleich dort. Also, wenn's wirklich Interesse hast, rufst mich an und machst dir einen Termin aus, weil Telefonsex mach ich nicht. Sie hat natürlich erst recht das Problem, dass sie ständig von Wichsern angerufen wird, die sich nur am Telefon begeilen wollen. Das traut sie dir eh nie. Na, ich geh glatt mit ihm am Naschmarkt. Bei mir ist das wurscht, aber da rennt er mir ja davon. Zu Was ist SM, gebe ich die Serie mit den Nadeln, was meinst? Ich habe eine kreisförmige Überblendung für den Übergang von einem Bild zum nächsten genommen. Ihr Dom hat alle Bilder so gemacht, dass die gespreizte Möse ziemlich genau im Zentrum vom Foto ist und die Kamera bei jedem Bild ein bisschen näher kommt. Auf dem ersten Bild sind noch das rote Mieder und die schwarzen Strapse zu sehen. Die äußeren Schamlippen sind mit 2 7 cm langen Injektionsnadeln zusammengeheftet. Mit jedem Bild kommt eine Nadel dazu, bis zur fünften. Auf dem letzten Bild sieht man die blutende Möse. SM ist nicht wilder, Peitsche schwingender Sex, sondern mehr. SM geht tief. SM zeigt die Seele eines Menschen. SM heißt Achtung dem anderen gegenüber. SM heißt nicht, den anderen zu demütigen und zu beleidigen. SM heißt nicht, vulgär zu sein. SM ist ästhetisch und bedeutet Höflichkeit. SM ist eine Gratwanderung zwischen Geduld, Gehorsam und sich fallen lassen können. SM bedeutet nicht, dass der dominante Partner das Leben des Devoten übernimmt und wenn, dann nur, wenn es beide wollen. SM kann, aber muss nicht immer erotisch sein. SM ist eine Lebenseinstellung und nur, wenn man das begriffen hat, kann man es auch leben. SM ist dauerhaft und sollte binden. Denn nur dann kann man den anderen auch wirklich führen oder sich von ihm führen lassen. SM bedeutet auch, dass man beide Seiten kennt. Das heißt nicht switchen. Aber nur wenn man beide Seiten kennt, kann man erkennen, wie es dem anderen geht und was er fühlt. Also da habe ich mich schon zusammennehmen müssen, sage ich zu Mone. Für mich ist das Härteste. Na, sagt sie, das Härteste ist der Rohrstock. Aber die war so geil, die Session mit den Nadeln, ich bin geflogen. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, bis ich wieder runtergekommen bin. Dabei habe ich ja Angst vor die Dinger. Nachher sind die am Tisch gelegen, habe ich gesagt, bitte tu es weg, ich kann es nicht sehen. Weil bei der Session waren ja die Augen verbunden, nicht? Aber hören tust du das trotzdem. Aber das letzte Mal, da hat er sich gestochen damit, der meine. Na, da habe ich lachen müssen. Habe die Session unterbrochen und habe gesagt, hörst, ich habe einen ungeschickten Tom, ich glaube, ich muss mir einen anderen suchen. Weil so todernst muss das auch nicht immer sein. Am nächsten Sonntagvormittag bin ich mit Juliette in Grinzing gewesen. Ich habe sie gerade abgesetzt, da hat mein Handy geläutet. Martin, please, is possible you take me to hospital? Es war die Lilly. Na sicher, was ist das Problem? Weiß nicht, Gastritis. Mein Bauch tut weh. Gut, ich hole dich gleich. Wo bist du? In Hotel. Wo, welches Hotel? Weiß nicht, muss fragen Kunde. Ein Mann sagt, Tradition Hotel. Na gut, ich komme in 20 Minuten. Nein, erst muss fertig machen Job. Ich habe Sis im Büro angerufen, damit Miroslav die Juliette abholt und ich statt ihm die Lilly. Dann bin ich zum Radisson gefahren und habe gewartet, bis der Typ, der doch alles mitgehört hat, damit fertig war, ein krankes Mädchen zu ficken. Vom Radisson aus ist das nächstgelegene Spital die Rudolf-Stiftung. Der Portier hat uns in den 4. Stock geschickt. Im Lift ist mir etwas eingefallen. What is your real name, Lilly? Ileana. In der Erstaufnahme war träge Sonntagsstimmung, es war nichts los. Sie klagt seit 3 Tagen über Bauchschmerzen und Übelkeit, habe ich erklärt. Der Arzt hat auf ihrem Bauch herumgedrückt. How does it hurt? Is it a burning pain? Sie hat eifrig genickt. Naja, Oberbauch etwas gebläht, eine leichte Gastritis ist sicher vorhanden, aber nur zur Sicherheit, kann es sein, dass sie schwanger ist? Could you be pregnant? Habe ich sie gefragt. Heftiges Kopfschütteln. No, it's not possible. When was your last period? Sie hat ihn verständnislos angeschaut. Menstruation, habe ich gesagt. Das Wort kennen die Mädchen, denn die meisten melden sich doch einmal im Monat für ein paar Tage ab. When was your last menstruation? 9 July, but no, no menstruation. It's not regular. So it did not come? No. So when was the last? 9 June. Der Arzt schüttelt den Kopf. Do you take the pill? Ich suche im Wörterbuch. Pilula anticonceptionale. No. Ja, aber dann, wie kann sie dann sagen, dass sie nicht schwanger sein kann? Es gibt ja auch noch Kondome, habe ich den Arzt aufgeklärt. Ach so, na, an sowas denke ich ja gar nicht mehr. Na ja, mach mal einen Graftest. Ich habe zugestimmt. Jetzt, wo haben wir denn die Graftest hinein? Die Schwester drückt Ileana einen Pappbecher in die Hand und schickt sie aufs Klo. Sag, wie ist es jetzt bei den neuen Tests? 2 Strichel sind positiv, nicht wahr? 1 Strichel negativ, 2 Strichel positiv. Mein Gott, das Baby ist schwanger. Du, ich weiß jetzt auch nicht. Wo ist denn die Beschreibung? Bei den Alten war das ein Kreuzerl. Eine zweite Ärztin ist hereingekommen. Du, kennst du dich aus mit dem neuen Graftest? 2 Strichel sind positiv, nicht? Wie ist denn der Urin? Ja, ganz normal ist er nicht. Geh, die paar Leukozyten, das ist nix. Jedenfalls, der Test ist eindeutig positiv. Na, dann schicken wir's gleich runter in die Gynäambulanz. Wissen's, dass wir auf jeden Fall gleich schauen, dass das keine Eileiterschwangerschaft ist. Sie haben uns telefonisch angemeldet und ich bin mit ihr hinuntergefahren.